Am 13. Januar gab der Sprecher des Koreanischen Komitees für Frieden in Asien und Pazifik eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Zurzeit lässt die Obama-Administration, die bald zurücktreten wird, tagtäglich kriegslustige Äußerungen gegen die TPLF fallen, wobei ihre üble Gewohnheit zum Ausdruck kommt. Vom Beginn des neuen Jahres an machte sie einen großen Lärm. Sie hat vor, den atomgetriebenen 93.000 Tonnen Flugzeugträger Carl Vinson von den USA zu den Gewässern in der Umgebung der koreanischen Halbinsel eilig starten zu lassen. Der Flugzeugträger, der mit vielen Schiffflugzeugen und Atombomben ausgerüstet ist, wird Mitte Januar in Hawaii eintreffen und dort zusammen mit anderen Kriegsschiffen, einschließlich der Zerstörer und Kreuzer, eine Kriegsflotte bilden. Diese Kriegsflotte wird auf die Gewässer in der Umgebung der koreanischen Halbinsel vorrücken und dort an verschiedenen Kriegsübungen gegen die TPLF teilnehmen. Es ist eine sehr ungewöhnliche Bewegung, dass die USA, die die Kriegsflotte mit dem atomgetriebenen Flugzeugträger Ronald Reagan im japanischen Hafen Yokosuka ständig stationiert halten, eine weitere Kriegsflotte mit dem Flugzeugträger zusätzlich einsetzen. Es ist eine höchst gefährliche provokatorische Handlung, die eine neue militärische Spannung auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung verursacht. Zu gleicher Zeit wirft die Obama-Administration der TPLF die gerechten Maßnahmen zur Verstärkung der Verteidigungskraft ununterbrochen vor und behauptet ganz offen böswillig, dass Nordkorea dafür schwer büßen würde. Sie führt mit ihren Handlangern verschiedene heimliche Verhandlungen und bemühen sich dabei wie besessen darum, auch nach dem Regierungswechsel in den USA die Sanktionen und den Druck auf die TPLF fortwähren zu lassen und baldigst das Raketenabwehrsystem SAAT in Südkorea zu stationieren. Heute ist die TPLF eine neue Atommacht, die die Welt anerkennt. Diese neue strategische Stellung unserer Republik ist ein unvermeidliches Ergebnis der unwissenden, vorteilhaften und anachronistischen feindseligen Einstellung von Obama selbst zur TPLF und seiner harten Erdrüsselungspolitik. Die USA sollten die Stellung, die Kraft, das Streben und das Ideal unserer Republik, die völlig anders als gestern ist und über unerschöpfliches Entwicklungspotenzial verfügt, richtig einsehen und für sich selbst eine kluge Wahl treffen. Solange die atomare Bedrohung und Erpressung durch die USA und die ihnen willfährigen Kräfte fortdauern und die Kriegsmanöver, die unter dem Deckmantel alljährlicher Übung vor uns durchgeführt werden, nicht aufhören, werden wir, wie erklärt, die zum Selbstschutz fähige Verteidigungskraft mit der Atomstreitmacht als Kern und die Erstschlagfähigkeit weiter verstärken. Diejenigen, die der Tendenz der Zeit zuwiderlaufen und dumme Handlungen begehen, werden, egal wer sie sein mögen, nur miserable Niederlage und elenden Untergang erleben.